Tja, scheiß auf deine beschissene Abkürzung, sagt er. Du siehst ja selbst, wohin uns das geführt hat. Frank setzt Corinne an, doch bevor sie weiterreden kann, steigt er aus und starrt auf die Stelle, wo die Straße aufgebrochen ist. Billy lehnt sich über Großpapas Schoß und flüstert seiner Schwester ins Ohr, »Scheiß auf deine beschissene Abkürzung!« Sie legt die Hand über den Mund und gackert, der war gut. Auch Großpapa gluckst, was noch besser ist. Es hat Gründe, warum sie ihn so mögen. Corinne steigt aus und stellt sich zu ihrem Mann vor den höhnisch grinsenden Kühlergrill des Buicks. Sie blickt in den tiefen Straßenspalt und sieht nichts Gutes. »Ja, und was sollen wir deiner Meinung nach jetzt machen?« Die Kinder gesellen sich zu ihnen, Mary an die Seite ihrer Mutter, Billy an die seines Vaters. Dann kommt Großpapa in seinen großen schwarzen Schuhen angeschlurft und macht ein munteres Gesicht. »Ich weiß nicht«, sagt Frank, »aber hier kommen wir eindeutig nicht weiter.« »Wir müssen zurücksetzen«, meint Großpapa, »ganz zurück bis zum guten alten Slide Inn. Da kannst du in der Einfahrt wenden. Ist nicht abgesperrt.« »Himmel«, sagt Frank und fährt sich mit den Händen durchs lichter werdende Haar. »In Ordnung. Und wenn wir dann wieder auf der Hauptstraße sind, können wir entscheiden, ob wir weiter nach Derry fahren oder einfach wieder nach Hause.« Bei dem Gedanken an Rückzug wirkt Großpapa empört, doch nach einem kurzen Blick aufs Gesicht seines Sohnes, besonders auf die roten Wangenflecken und den roten Streifen quer über der Stirn, hält er den Mund. »Alle wieder einsteigen«, sagt Frank, »aber diesmal sitzt du auf der einen oder anderen Seite, Dad, damit ich sehen kann, wohin ich fahre, ohne dass mir dein Kopf im Weg ist.« »Wenn wir den Volvo genommen hätten, denkt er, könnte ich die Rückfahrkamera benutzen. Stattdessen sitzen wir in diesem überdimensionierten Stück Blödheit hier.« »Ich gehe zu Fuß«, sagt Großpapa, »sind höchstens 200 Meter.« »Ich auch«, sagt Mary, und Billy schließt sich an. »Gut«, sagt Frank, »fall nicht hin und brich dir was, Dad. Das wäre dann die Krönung eines absolut wunderbaren Tags.« Großpapa und die Kinder machen sich auf den Weg den Hügel hinunter zur Einfahrt des ausgebrannten Gasthofs, wobei Mary und Billy den alten Mann an die Hand genommen haben. Es könnte fast ein Bild von Norman Rockwell sein, findet Frank. Hand in Hand mit einem stinkenden alten Bastard. Er setzt sich hinter das Steuer. Corinne rutscht auf den Beifahrersitz. Sie legt eine Hand auf seinen Arm und schenkt ihm ihr süßestes Lächeln. Eines, das »Ich liebe dich, du großer, starker Mann« sagt. Frank ist nicht groß und auch nicht besonders stark, und die Rose ihrer Ehe blüht kaum noch. Ist ein bisschen verwelkt, die Rose. Die Blütenblätter werden an den Rändern bereits braun. Aber sie muss ihn besänftigen und aus der roten Zone holen, und langjährige Erfahrung hat sie gelehrt, wie das geht. Er seufzt und legt den Rückwärtsgang ein. »Pass auf, dass du sie nicht überfährst«, sagt sie und schaut über die Schulter zurück. »Bring mich nicht in Versuchung«, sagt Frank und lässt den Buick rückwärts rollen. Die Gräben auf beiden Seiten des schmalen Wegs sind tief, und wenn er mit dem Heck in einen davon hineinrutscht, dann gute Nacht. Großpapa und die Kinder erreichen die Einfahrt noch, bevor Frank auch nur halb den Hügel hinuntergefahren ist. Der alte Mann sieht Reifenspuren, die sich ins Unkraut gedrückt haben. Der Kastenwagen wirkt, als würde er schon seit Jahren dort stehen, aber Großpapa vermutet, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht hat sich jemand entschieden, hier ein paar Tage zu campen. Das ist das Einzige, was ihm einfällt. Jeder Idiot kann sehen, dass es hier nichts mehr zu holen gibt. Donald Brown liebt seinen Sohn, und es gibt viele Dinge, die Frankie gut kann, obwohl ihm auf die Schnelle auch hier nichts einfällt. Aber wenn es darum geht, mit dem Buick-Kombi rückwärts zu fahren, dann ist er keinen trockenen Popcorn-Furz wert. Das Heck schlingert nach rechts und links wie der Schwanz eines müden alten Hundes. Um Haaresbreite fährt er auf der linken Seite in den Graben, steuert übertrieben dagegen, landet fast im rechten Graben und steuert wieder zu viel gegen. »Oje, das macht er aber nicht besonders«, meint Billy. »Sei still«, sagt Großpapa, »er kommt schon klar.« »Dürfen Mary und ich da hoch und uns das alte Slip-In angucken?« »Slide-In«, korrigiert Großpapa. »Na klar, seht euch ein bisschen um. Lauft. Aber seht zu, dass ihr jederzeit zurück könnt. Euer Dad hat heute keine besonders gute Laune.« Die Kinder laufen die überwucherte Einfahrt hinauf. »Fallt nicht in das Kellerloch«, ruft Großpapa ihnen nach und will noch hinzufügen, dass sie in Sichtweite bleiben sollen. Aber bevor er dazu kommt, hört er ein Knirschen, ein kurzes Hupen und dann flucht sein Sohn in einer Tour. »Ha, das ist eins von den Dingen, die er gut kann.« Großpapa dreht sich von den herumtollenden Kindern weg und stellt fest, dass Frank, nachdem er es geschafft hat, den ganzen Hügel hinunterzufahren, ohne von der Straße abzukommen, den Wagen doch noch in den Graben gesetzt hat, als er in drei Zügen wenden wollte.